So, das Netz ist auch wieder da. Ja. Das Netz ist wieder da. Das Netz war gerade weg. Auch sehr schön. Mitten im, sehr schön. Sehr schön. Das ist total toll. Jetzt haben wir es, glaube ich, komplett geschafft einmal. Jetzt haben wir alles einmal gehabt. Jetzt haben wir einen kompletten Netzausfall gerade hier gehabt. Und du bist komplett verwirrt. Wo hast du mich denn mitgekriegt? Ich weiß es nicht. Warst du jetzt vorher bei diesem Podcast dabei? Nein, ich bin ja Rio, nicht Rigo. Gut, dann war das jetzt, dann hat das eben jemand auf Twitter jetzt mir falsch erklärt. Mann. Glaube ich. Oder ich habe es falsch verstanden, eins von beiden. Okay, ich habe gerade die Meldung über Twitter bekommen. Und zwar, die Sendung zum Thema Frauen lief am 4.1. nicht vorhin. Das vorhin war ein Download, nicht live. Ich habe mir vorher gerade den Download angehört. Und zudem habe ich vorhin die ganze Zeit getwittert. Und dachte, der ist so online. Sehr schön, sehr schön. Also, entschuldige, ich kann mich jetzt gar nicht mehr fangen. Ich diskutiere live zu einer Sendung, die schon Tage alt ist, Wochen alt. Ja, wir haben heute den 19., okay, die über 2 Wochen alt ist, habe ich vorher live getwittert. Ja, das ist das Problem mit den Podcasts, wenn man die nachhört. Ich glaube, das ist ein kleines Problem. Das hatte ich auch noch nicht. Puh. Wie viele Leute hören da jetzt zu? Ach, ich glaube nur der Streamripper hört gerade mit zu. Mach dir keine Sorgen, es sind nicht viele. Es werden vor allem auch nicht immer mehr durch diesen lustigen kleinen Mini-Fail oder so. Das werden nicht mehr. Nein. Okay, gut. Es wird sich auch nicht rumsprechen. Okay, aber wenn jetzt die Sendung ist Frag Rio, müsste ich eigentlich genauer wissen, wer du eigentlich bist, damit ich dich was fragen kann. Das wird ja immer schlimmer. Ich habe nur mitbekommen, du organisierst, veranstaltest Podcasts. Aber das ist mir zu wenig, um dir eine Frage stellen zu können. Du hattest ja vorhin, als wir noch nicht... Das ist das beste Verwählte, was ich, glaube ich, je in meinem Leben gehabt habe. Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe auch noch Werbung gemacht für diesen und habe gesagt, hört's rein, das ist lustig. Weil ich das absolut jetzt nicht gecheckt gehabt habe, dass das eigentlich schon über 2 Wochen alt ist. Ja, sehr schön. Okay, wie heißt du auf Twitter? Eve Bugs. Okay, gut. Ja, alles klar, Eve Bugs. Habe aber schon gelöscht, meinen einen peinlichen Tweet, wo ich Werbung gemacht habe. Eve. Ja, ich gehe doch mal, also du kannst dir jetzt vielleicht... in Ruhe eine Frage, genau, doch, wir hatten doch eine, soll ich nochmal das tolle Geräusch machen, was ich extra einstudiert habe? Welche Frage hatten wir? Kannst du mir einen Tipp geben? Ja, warte, ich lege dir das in Skype, dann kommt das total unvorbereitet. Sekunde. Okay. So, habe ich dir jetzt gerade reingelegt, dann kann ich mir nämlich Bier holen und du kannst das dann authentisch einsprechen. Okay, gut. Und inzwischen? Gehe ich zum Kühlschrank und hole mir kurz ein Bier. Aber ich bin ja mit einem langen Kabel unterwegs. Zack. Okay. Ja, das ist alles hier in Griffnähe. So. Also, Ivi, du hast doch eine Frage gehabt. Also was mich eigentlich schon seit langem interessiert ist, wie lange du das eigentlich schon machst. Evi, eine sehr gute Frage. Ich mache das seit Oktober, um genau zu sein. Da habe ich mich nämlich zum allerersten Mal mit Jarkil getroffen und habe ein Anonymous-Interview mit Jarkil geführt. Okay. Und danach war ich bei Scientology. Wie war, du warst bei Scientology, du hast irgendwie bei dir in der Stadt die Zentrale besucht oder wie? Sozusagen, also ich war halt dort und habe einen Undercover-Mitschnitt gemacht und habe mich durch die Scientology-Kirche führen lassen und habe dann dort verdeckt mitgeschnitten und habe dann danach ein Interview gemacht mit der Dame, mit der Pressesprecherin, die mich da rumgeführt hat. Also du hast so getan, als ob du Mitglied werden möchtest. Jein. Also ich habe zwar Interesse vorgeheuchelt, aber habe nicht so getan, als hätte ich Mitglied werden wollen. Na, weil es ist witzig, weil du jetzt eben auch Scientology sagst. Ich habe letztens Fotos gesehen aus dem Ernst-Happel-Stadion in Wien, wo die den Scientology-Kongress 2008 in Wien im Ernst-Happel-Stadion abgehalten haben. Das wusste ich gar nicht. Ein wirklich volles Stadion, ja, ich habe keine Ahnung, wie viele tausend Leute da reinpassen und lauter Scientology-Anhänger mitten in Wien und ich habe das voll verpasst. Okay. Ich weiß nicht, warum und weshalb, weil sonst hätte ich da auch gern irgendwie ein Interview geführt. Was macht denn Evi, wenn sie gerade nicht sich verwählt? Was macht die dann? Arbeiten, mich um meine Pflegehunde kümmern. Du hast Pflegehunde? Ja, also es gibt ja in ganz Europa, also es ist ja nicht so wie bei uns jetzt in, also es ist die wenigsten Länder in Europa sind so hundefreundlich und tierliebend wie Deutschland und Österreich. In den meisten Ländern werden sie eigentlich als wie Parasiten behandelt oder als Jagdhunde werden sie jahrelang ausgenutzt, ausgebeutet und dann in Tötungsstationen untergebracht. Und das hat man halt im Ostblock, dass in diesen Ländern die Tierheime alle überfüllt sind und ab einem gewissen Zeitraum werden die Hunde dann getötet. Also wenn zum Beispiel jetzt ein Tierheim Plätze für 200 Hunde hat und es kommt der 201. Hund hinein, dann wird der als erst, also der die Nummer 1 praktisch hat, getötet. Okay, ja. Ich kenne das. Ich war mal in Ungarn, war ich mal im Urlaub gewesen und da waren wir auch auf so einem Tierbazar, würde ich das jetzt mal nennen. Also wir sind nicht zum Tierbazar gefahren, sondern der war dort, wo wir hingefahren sind. Und da konnte man halt Tiere kaufen. Wenn man sie nicht gekauft hätte, wären sie halt getötet worden. Ja. Nee, das ist echt nicht, das ist nicht so schön. Nein, ist es überhaupt nicht. Und es gibt da halt wirklich sehr viele Einzelpersonen, die sich da gänzlich aufgeben und nur mehr für das Leben, um Hunde zu vermitteln. Mhm. Aus Spanien, aus Rumänien, aus Tschechien und so weiter. Und da wurde im Dezember das Euthanasiegesetz entschieden, was wieder, also 2008 wurde es verabschiedet in Tschechien. Dann wurde es jetzt wieder im Dezember, es ist wieder in Kraft getreten. Und das bedeutet halt, dass man mehr oder weniger willkürlich die Tiere töten darf. Und nachdem die Menschen dort sowieso, also ihnen irgendwie fehlt der Bezug zu Haustieren, so wie es halt in unseren Breitengrad der Fall ist, werden dort halt die Tiere teilweise bestialisch ermordet. Und man hat das ja eh jetzt mitbekommen, was jetzt die EM, die kommende, anbelangt mit der Ukraine, die da 25.000 Hunde ermordet haben. Ja. Und dafür engagierst du dich, also dagegen vielmehr? Unter anderem. Aber ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich mir überlegen muss, was ich wirklich mache, weil ich kann mich nicht zerzehnteilen. Und ich mache bei der VDS-Initiative mit, ich mache bei Tiersachen, Tierschutzaktionen mit und noch bei 10 anderen Sachen. Und es geht jetzt in den letzten Wochen irgendwie vieles in die Hose und ich bin jetzt gerade in einer Phase, zu entscheiden, was ich wirklich als Hauptthema in Zukunft machen werde, damit ich wirklich auch etwas bewegen kann. VDS ist bei euch die Vorratsdatenspeicherung, wohl? Ja, genau. Ja. Wie weit seid ihr da? Wir haben im Moment 37.000, warte, ich aktualisiere die Seite vorher noch einmal. 37.375 Unterstützer seit November. Das heißt, Deutschland hatte 60.000 oder 67.000, also wir haben in Relation gesehen zur Bevölkerungszahl schon viel mehr Unterstützer als Deutschland erreicht hat. Okay. Ja. In Relation, absolut, das stimmt. Ja. Aber ihr habt die Vorratsdatenspeicherung im vollen Gange? Nein, erst ab 1. April. Erst ab 1. April. Ist auch passendes Datum dafür, oder? Ja. Ja, richtig. Ja. Aber letztes Jahr wurde sie auch im April entschieden, also es passt. War das auch der erste? Nein. Ich glaube, um den 20. herum war es, aber trotzdem im April sagt man halt, wenn was passiert, es ist ein April-Scherz. Wurscht, ob der erste oder nicht. Okay. Bist du Vegetarierin? Ja. Bist du Veganerin? Nein, aber meine Hunde. Du ernährst deine Hunde vegan? Ja, mehr oder weniger. Aha. Wie, ja. Wie verträgt denn so ein Tier das? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Tier doch auch Tier selber essen braucht, muss, oder? Natürlich müssen sie auch essen. Es ist halt, ich meine, ganz vegan nicht, noch nicht hundertprozentig, weil ich nehme jetzt an einer Studie teil. Und bevor ich jetzt wirklich auf gänzlich vegan umsteige, möchte ich die Studie noch von einer Veterinärstudentin mitmachen, die die Hunde auch während des ganzen Prozesses, also der ganzen Umstellung überwacht und Blut abnimmt und so weiter. Aber es gibt ein super Futter, das ist aus Holland, das heißt, glaube ich, Jari oder so. Das empfehlen sogar Tierärzte und das bekommen sie. Also sie sind jetzt seit 4 Monaten oder 5 Monaten vegetarisch und ich habe auch schon Blut abnehmen lassen, sie haben perfekte Blutwerte. Nur ich fütter nicht nur rein dieses Futter, weil ich mir dann nicht hundertprozentig sicher bin, weil ich nicht selbst überprüfen kann, was tatsächlich in dem Futter drinnen ist, sondern ich mache halt einmal in der Woche auch Gemüsesuppe und dann bekommen sie jeden Tag einen Schöpfer Gemüsesuppe zum Futter und spezielle Öle, die wichtig sind. Und auch, ich mache auch hier und da gewisse Kräuterhydrolate, wo ich weiß, es ist wichtig, die Inhaltsstoffe, dass man die zu sich nimmt. Und ja, ihnen geht's gut. Wie viele Hunde hast du? Aber ich hatte jetzt 3, weil ich noch einen Pflegehund hatte. Und ja, und einer, der eigentlich nur ein Pflegehund hätte sein sollen, der bleibt jetzt bei mir. Also ich habe 2 Hunde und eine Katze. Und alle sind vegetarisch, / vegan. Okay. Krass. Das ist krass. Eigentlich heißt die Sendung ja Frag Rio. Für dich machen wir heute ein Rio fragt. Wobei ich nicht zu viel fragen möchte, weil ich glaube zu wissen, dass du mit dem Jarkill auch eine Sendung machen willst. Ist das richtig? Ja. Ja, ne? Zur Vorratsdatenspeicherung und eben An- und Austria, wenn ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, so wie das mit der heutigen Sendung. So ist das. Ja, dann kann ich ja über die Tierhaltung noch ein wenig fragen. Dann spoilere ich da ja nicht den Jarkill. Nein, gar nicht. Warum bist du Vegetarierin? Also angefangen hat es, da war ich so 13, 14. Ich weiß gar nicht, wie diese Bilder aus der Massentierhaltung damals an mich herangetragen worden sind, aber das hat mich damals schockiert. Und ich habe da auch Referate drüber gehalten und habe auch in der Schule Aktionen diesbezüglich gestartet und versucht, die Menschen aufzuklären. Und ich war dann jahrelang Vegetarierin und habe irgendwann aber wieder mit dem Fleischessen begonnen. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe keine Ahnung, weshalb. Und ich esse jetzt selber erst wieder seit September kein Fleisch. Obwohl ich, das gebe ich zu, aber ich habe das dann schon ausgeblendet, trotz alledem jedes Mal, wenn ich Fleisch gegessen habe, immer Bilder im Kopf hatte, also vor Augen hatte, wie diese Tiere grausamst gehalten wurden. Ja? Und das habe ich aber dann irgendwie mit der Zeit geschafft auszublenden, dass ich trotz alledem Fleisch essen konnte. Und jetzt ist das irgendwie wieder alles über mich gekommen und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Und ich habe auch sehr viele vegetarische und vegane Freunde, die aber absolut nicht radikal oder dergleichen sind. Die sind mit mir auch zu McDonald's gegangen und ich habe mal einen Hamburger Real GS bestellt und es wäre nie irgendwie ein blödes Gerede entstanden. Also die sind alle ziemlich human. Die sagen, wenn man kein Fleisch essen will, dann isst man halt keines und wenn man eins essen will, dann isst man eines. Es bleibt denen selbst überlassen. Und so hat sich das irgendwie ja, ergeben und immer mehr Leute, also ich lese auf Twitter immer häufiger, dass irgendjemand schreibt, ich habe einige eben gehabt, die geschrieben haben vor Silvester, sie essen ab 1. kein Fleisch mehr. Da waren sicher 3-4 Leute dabei. Mhm. Und es werden auch immer mehr. Nicht nur wegen dem Preis, sondern ich glaube, die Leute denken generell um. Und ich meine, es schmeckt ja im Endeffekt einem jeden das Fleisch, oder? Ich meine, ein Steak, puh, super. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich schmeckt Fleisch nach nichts. Also ich behaupte jetzt einfach, dass Fleisch nach nichts schmeckt. Ja, es muss natürlich dementsprechend gewürzt sein. Das ist richtig. Richtig. Ja. Aber wenn es halt dementsprechend würzt, dann kannst du alles essen. Dann merkst du keinen Unterschied, ob du da jetzt ein bisschen Tofu liegen hast oder so. Ich glaube, da schmeckst du echt keinen Unterschied bei richtiger Würzung. Wie lange bist du schon Vegetarier? Na, die Frage ist, wie lange habe ich vegetarisch gelebt und wie lange habe ich vegan gelebt? Also das ist halt die Frage. Also ich vermeide Fleisch. Mhm. Das tue ich immer noch relativ konsequent. Das Problem ist einfach, dass ich ganz, ganz, ganz starke Ausfallerscheinungen irgendwann hatte, als ich vegan gelebt habe. Und als ich wirklich strikt vegetarisch gelebt habe, auch ohne Fisch oder so, habe ich halt auch nicht gerade wenig Ausfallerscheinungen gehabt. Sodass ich Fleisch jetzt sehr, sehr einschränke und auch mich selber dafür, ich würde nicht sagen, verurteile oder hasse oder so. Aber ich könnte mich selber dann jedes Mal kneifen, ja, an den unmöglichsten Stellen, wenn ich halt Fleisch esse. Mhm. Weil ich weiß, dass es nicht richtig ist, ich weiß, dass es falsch ist, nur andersrum muss ich überlegen, möchte ich selbst jetzt auch noch ein bisschen länger leben oder nehme ich es in Kauf, dass irgendein Tier dann mal gestorben ist? Mhm. Das ist immer der schmale Grat. Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe gestern mit einer Freundin, die seit 1.1. vegetarisch lebt und die auch vegan irgendwann leben möchte, eine Unterhaltung diesbezüglich gehabt. Und wir sind da irgendwie so, wir haben über die Jagd gesprochen. Also in Österreich, ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist, ist es so, wenn du wirklich jagen gehen möchtest, wild jagen gehen möchtest, kostet dich das ein Vermögen. Erstens einmal den Waffenschein zu erlangen, das ist mit Psychotests und es ist teuer und so weiter. Wenn du ihn dann einmal hast und wirklich offiziell jagen gehen dürftest, dann hast du das Problem, du kannst dir das Wild, das du geschossen hast, nicht leisten. Mhm. Ja? Weil ich sage mal, also ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Fleisch esse, wo ich weiß, dieses Tier hatte vorher ein Leben. Und bei den Wildbeständen ist es ja, bei den Jagdrevieren ist es ja so, die jagen ja nicht jetzt zum Spaß in dem Sinn, sondern die jagen, weil es zu viel Wild gibt in einem gewissen Areal. Ja, aber das bestimmt, ja, da habe ich ein Problem mit, weil der Mensch bestimmt, es gibt da einfach zu viel Wild und dann wird es über den Haufen geschossen. Da habe ich ein kleines Problem mit, weil der Mensch es halt bestimmt, ob es irgendwo zu viel Wild gibt oder nicht. Ja, aber ich bin kein Spezialist, was das angeht. Ich weiß nicht, ob du dich da besser auskennst, wie diese Bestimmungen genau, was für Auflagen es da gibt, warum man sagt, es müssen 200 Hasen geschossen werden, es müssen 40 Rehe in diesem Gebiet geschossen werden. Ich weiß jetzt nicht, damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, was da wirklich genau die Auflagen sind, warum das entschieden wird. Da müsste man sich vielleicht einmal genauer damit auseinandersetzen und überlegen, und sich dann überlegen, ist diese Regelung fair? Ja, ergibt es Sinn? Ja, weil ich meine, es hat ja keinen Sinn, wenn in einer gewissen Arealgröße so und so viele Hirsche, Rehe, was auch immer, ja, Hasen leben, ja, und sich dann gegenseitig eigentlich einschränken in ihrem Handeln, in ihrem Lebensbereich, weil sie einfach zu viel sind. Und diese ganzen Reviere sind ja teilweise durch Landstraßen, durch Autobahnen und so weiter abgegrenzt, ja. Das heißt, die haben ja gar nicht die Möglichkeit, dass sie das Areal, das Revier, was sie haben, wechseln, ja. Somit denke ich, ist es schon sinnvoll, dass es Auflagen gibt, ja. Wie die genau ausschauen, weiß ich nicht, ja. Und da ist es natürlich was ganz anderes in Amerika. Ich meine, ich bin kein Freund davon, dass ich jederzeit einen Waffenschein machen kann und jederzeit in ein Geschäft gehen kann und mir eine Waffe kaufen kann. Aber einen Vorteil hat das Ganze sehr wohl. Ich könnte mir dann sehr wohl mich mit Indianern zum Beispiel zusammenschließen und fragen, hey, ich möchte jetzt heute gerne das so irgendwas jagen, weil ich ja einfach nicht mehr in dieses Systemkette reinfallen möchte. Ich möchte mir das selber jagen. Und man fragt jetzt bei irgendeinem Indianerstamm an, ist es okay, dass ich bei euch heute jagen gehe? Und die sagen dann ja oder nein. Man geht dann dort jagen und man geht dann mit dem Tier, was XY, nach Hause, was man selber erlegt hat, wo man den ganzen Tag auf der Jagd war. Ja? In Amerika ist sowas viel einfacher möglich als bei uns, weil bei uns ist es ja viel zu teuer. Und wie gesagt, also ich glaube, ich hätte jetzt kein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Tier essen würde, das ich selbst gejagt habe und wo ich weiß, das hatte vorher ein Leben. Ja, jetzt unabhängig dessen, ob diese Regelungen, wann man wie viele Tiere in welchem Bereich jagen darf und nicht, ja, die kennen wir beide nicht, also zumindest in Österreich nicht. Und ja, ich glaube einfach, dass, also ich weiß, also da hätte ich kein schlechtes Gewissen, ein Stück Steak zu essen. Ja, ich schon, weil es ja dafür trotzdem gestorben ist, auch wenn es vorher ein Leben hatte. Das ja, aber das hast du in der Natur genauso. Und mal und mit dieser Variante gehe ich ja wirklich sehr nah an die Natur ran. Dass ich sage, ich esse nur das, was ich selbst jage. Das könnte ich nicht. Ich könnte selber nicht jagen. Ja, ich könnte es wahrscheinlich auch nicht. Aber wir haben das gestern besprochen, dass das einfach einen Unterschied, also für mich macht es einen Unterschied, wenn ich weiß, das Tier hatte vorher ein glückliches Leben, es war in Freiheit, es wurde nicht in seiner eigenen Scheiße gehalten und es hat frische Luft geschnuppert, das Tageslicht gesehen. Ja, dieser Aspekt einfach. Aber könntest du, wenn du jetzt zu Hause Hasen halten würdest, könntest du die dann schlachten? Mich hat man sogar schon mal gefragt, ob ich mein Meerschweinchen, ich habe keines, aber wenn ich eines hätte, mein Meerschweinchen, wenn wir jetzt irgendwie in Lebensmittelnot geraten würden, der Bürgerkrieg ausbrechen würde, ob ich mein Meerschweinchen töten würde, ja, um es zu essen. Na, niemals würde ich das tun. Ja gut, aber das ist jetzt ja ein sehr konstruierter Fall, aber ein richtig realer Fall wäre ja, du hast Hasen in deinem Hof oder was weiß ich wo im Garten und könntest du die schlachten? Ich glaube, dass ich kein Tier töten könnte. Mhm. Aber ich glaube es nicht. Aber du würdest jagen gehen, um nein. Dann das... Nein. Das war einfach nur, das ist jetzt vielleicht falsch rübergekommen, das habe ich gestern mit einer Freundin besprochen, dass das eine Variante ist, wo ich Fleischfresser tolerieren könnte. Ah, und wo ich selbst kein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Freund, eine Freundin hätte, die selbst jagen gehen würde in diesem ganzen Konstrukt, wie ich das jetzt geschildert habe, wenn das in der Form für einen 0815-Bürger möglich wäre, ein Tier schlachten würde, hätte ich, glaube ich, kein schlechtes Gewissen, dieses Fleisch zu essen. Okay. Jetzt habe ich das. Ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Obwohl ich glaube, ich könnte keins selber töten. Also ich hatte den Fall schon mal, mir ist ein Riesenhase, wirklich ein Riesenhase auf der Landstraße ins Auto gelaufen. meine Scheinwerfer waren nachher kaputt, alle auf dieser Seite. Es war wirklich ein Riesenmörderviech, ja. Mhm. Und ich bin dann stehen geblieben, weil ich mir gedacht habe, der ist da mit so einer Geschwindigkeit dagegen gekracht. Der muss jetzt irgendwo damisch herumwandeln oder hingefallen sein. Und ich habe mir gedacht, naja, wenn der dann da stundenlang liegt und qualvoll leidet, ja, muss ich ihn suchen. Mhm. Und habe dann den Hasen gesucht. Und während ich ihn gesucht habe, habe ich mir dann die Frage gestellt, ja, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich den Hasen finde? Mhm. Ich bin dann wieder zurück zum Auto gegangen, habe geschaut, habe ich überhaupt irgendwie so einen schweren Gegenstand dabei, dass ich den Hasen überhaupt töten könnte, mit dem ich den Hasen töten könnte. Und habe dann eigentlich nichts in meinem Auto gefunden und habe mir dann noch die nächste Frage gestellt, würde ich den Hasen überhaupt umbringen können? Nein, ich hätte wahrscheinlich die Polizei angerufen und keine Ahnung, was die dann machen. Ja, ob die dann den Jäger rufen und der schießt dann den Hasen oder ich habe keine Ahnung. Krass. Das ist echt krass. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, ich könnte, wenn ein Tier angefahren am Straßenrand liegen würde, dann könnte ich es vielleicht von dem Leid erlösen. Ich glaube, das könnte ich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich könnte. Das kann ich an der Stelle echt nicht sagen. Ich war Gott sei Dank noch nie in so einer Situation. Ich habe ihn eh nicht gefunden, den Hasen. Aber okay. Ich glaube, ich hätte ihn nicht. Ich meine, ich hätte gar keinen Gegenstand dabei gehabt. Ja? Wenn hätte ich das mit der Hand tun müssen, ja. Hm. Das Genick umdrehen, ja, oder brechen. Ja, ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das und geht es ist nicht. Ja, es ist wirklich, ja. Es ist, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Der Sido macht in Österreich ja so eine Sendung, wo er Rapper aus den schlimmsten Vierteln aus Wien in eine so Luxus-WG geholt hat. Erstens, es gibt schlimme Viertel in Wien und es gibt Rapper in Wien. Ja, gibt es. Ich kann dir sogar Links schicken. Aha, okay. Ja, es gibt gute. Ich hab nächste Woche mit einem, die sind im selben Bezirk wie ich, wo ich wohne. Und mit denen mache ich einen Report, ja, mit einem Videoreport. Ich begleite sie einen Tag so, was sie so Ghetto machen. Ja, genau. Einen Tag durchs Ghetto. Hier so ein bisschen mit Mülltonne anzünden und. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was sie machen. Mhm. Und der eben macht der Sido macht bei uns diese Sendung im öffentlich-rechtlichen Sender, wo ich mir eh wiederum die Frage stelle, was hat das in einem öffentlich-rechtlichen Sender, der einen Bildungsauftrag hat, zu tun, aber das ist ein anderes Thema. Und da wird gerappt und die haben halt Aufgaben zu erfüllen. Und ich habe mir das noch nie angeschaut. Ich habe da einmal kurz reingeschaut und wieder weggeschalten, weil es wirklich ein Schwachsinn hoch 10 war. Und gestern, ja, wirklich. Und ich habe gestern eben ist das bei der Tierschutzszene rauf und runter gegangen. Die haben Schweine abschlachten lassen, um zu beweisen, dass sie Männer sind. Da sind sie gestanden mit Kitteln in einem Schlachthof, in einem wirklich desinfizierten, gefliesten Raum, wo ein Schwein drinnen gestanden ist. Und sie mussten das mit diesem Bolzenschussgerät oder wie das heißt, abschießen und nachher schlachten. Und mir wird gerade ein bisschen schlecht. Ja, und das ist im öffentlichen, rechtlichen Bildungsfernsehen gezeigt worden. Hm. Ja, das ist jetzt. Das ist so eine Frechheit, ja. Ich meine, dass man so etwas öfters zeigen sollte, dafür bin ich, damit die Menschen sehen, wie auch ihr gutes Bio-Schwein ausschaut oder ihre Bio-Kuh, damit die sehen, dass diese Bio-Kühe bis zum Knie in der Scheiße stehen, ja, nur halt vielleicht ein paar Quadratmeter mehr haben, um als Bio geführt werden zu dürfen, aber trotzdem nie Licht sehen. Ich habe mir letztens die Tierschutzgesetze von Österreich durchgelesen. Die sind ja lachhaft. Also ich kann das jetzt nicht hundertprozentig mit Sicherheit beschwören, dass das jetzt stimmt, was ich sage, aber eine Kuh hat im Jahr, ich glaube, Anrecht auf, ich weiß jetzt nicht wie viele Tage, aber die Anzahl ist so lächerlich, weil es so wenig ist, ja, wenn es ein Jahr hat, 365 Tage, hat die Kuh, glaube ich, ein Anrecht auf 30 Tage Tageslicht oder so im Jahr. Und das auch nur stundenweise, ja. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Tier hat Anrecht, ja. Was als Nutz, ich meine, das Wort Nutzvieh ist ja schon, oder Nutztier ist ja schon der Wahnsinn, ja. Das ist ein Tier, ein Lebewesen. Und es wird im Tierschutzgesetz als Nutztier geführt. Mhm. Ja, es wird nur gezüchtet, um getötet zu werden, ja. Habt ihr in Österreich eigentlich auch die Sachlage? Na, okay, ich fange nochmal neu an. Habt ihr in Österreich eigentlich auch die Rechtslage, dass Tieren Sachen sind? Also ich glaube generell schon. Ich glaube, eine Ausnahme sind Hunde und Katzen, weil Hunde und Katzen sind von der Tötung laut dem Tierschutzgesetz, wenn ich es richtig interpretiert habe, ausgenommen. Das gilt nachher wie in Deutschland als Tötung eines Wirbeltiers. Und genau, interessant ist nämlich an der Sache wiederum, dass zwar da eine Strafe besteht zwischen, ich glaube, 3 Monaten und sogar 3 Jahren oder so, wenn man eben so ein Wirbeltier tötet, aber es wird nicht umgesetzt. Ich verfolge das tagtäglich im Internet, wenn in Deutschland und Österreich irgendwelche Verrückten herumrennen, Pferde, Hunde, Katzen vergiften, ermorden, abschlachten, massakrieren. Diese Leute bekommen nicht mal eine Vorstrafe, ja? Die bekommen irgendeine minimale Geldstrafe. Und ich meine, wir haben ja Gesetze. Ja, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, wie das in Ländern, wo überhaupt dieser Bezug zu Tieren absolut nicht vorhanden ist, ja, wie im Ostblock, ja, Ungarn, Rumänien, Tschechien und so weiter. Da gibt es ja keine Haustiere in dem Sinn, ja, die man lieb hat. Wenn schon bei uns das nicht funktioniert und mir fehlen jetzt gerade die Worte, wie ich das am besten ausdrücke, einfach diese zu wissen, wie man mit einem Lebewesen umgeht, ja, wenn das jetzt überhaupt nicht vorhanden ist, ja, wie in vielen anderen Ländern, wie soll man dort was ändern? Ich denke nämlich oft, ich renne gegen Windmühlen. Es hat keinen Sinn, irgendwie Tiere zu retten. Einzelne, man muss wirklich groß, also von klein auf anfangen und das Problem bei der Wurzel packen. Und ich denke mal halt, das Problem, das besteht bei den Kindern, dass ihnen der falsche Umgang, eine falsche Wertvorstellung mitgegeben wird. Ja, zum Beispiel. Und klar. Da muss man, glaube ich, ansetzen, damit die Menschen auch in diesen Ländern umdenken. Das stimmt. Vielleicht zurück zu etwas Freudigeren oder so. Das war jetzt so unglaublich depressiv. Ja, war's. Aber das gehört auch zum Leben dazu. Hast du noch irgendeine vielleicht geschmackvollere Frage oder so? Ja, wir können jetzt total plump halten. Hast du eine Freundin? Boah, das ist aber eine der aller. Okay, es gibt wirklich viele, viele, viele Fragen, die ich beantworte, aber zum... Privates nicht? Doch, ich würde Privates beantworten, klar. Aber es gibt Dinge, die ich einfach nicht beantworte, aufgrund von ganz gewissen Schutzmaßnahmen. Ja. Und die Angreifbarkeit, die man damit eingeht, dieses zu sagen... Ja. Ja. Ist gerade bei mir, das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie etwas zu verheimlichen hätte oder so. Damit hat es nichts zu tun. Aber das ist etwas, worüber ich definitiv nicht spreche. Das verstehe ich und das hat jetzt ja wirklich in keinster Weise eine Anmache sein sollen. Ja, ich nur weiß. Weil ich jetzt gerade über etwas total Depressives, das hat jetzt auch nicht, ich weiß. War jetzt auch nicht abwertend oder so gemeint. Nein, ich weiß, gar nicht, ja? Ich weiß das. Ich weiß das. Mir ist jetzt nur nichts Besseres eingefallen, wenn wir gesagt haben, so ein Depri-Thema und jetzt irgendwas Freudigeres. Was für Musik magst du? Das ist auch eine ähnlich schwere Frage. Also ich mag es halt schon, wenn es irgendwie, wenn es irgendwie rockt. Ja? Also es muss schon rocken, da muss schon Gitarre und richtig Dampf hinter sein. Das finde ich total toll. Ich kann dir mal sagen, welches Album ich mir zuletzt gekauft habe. Zuletzt gekauft habe ich mir die neueste oder die letzte Morbid Angel. Kenne ich nicht. Was ist das für eine Musikrichtung? Das ist so relativ oldschooliger Death Metal. Also das ist schon so richtig hier so. Gar nicht meines. Ja, so richtig hier mit extra viel Growl und ganz, ganz, ganz toll. Oder, okay. Aber ich mag auch so elektronische Rhythmen. Ich finde auch so, das Letzte, was ich neu für mich entdeckt habe, ist das Kraftfutter-Mischwerk. Okay. Das sind dann so launchige, ganz tolle elektrische Klänge. Ganz, ganz toll. Launchiges mag ich nicht, wenn wirklich das Hardcore-mäßige elektronische Zeugs. Hast du gerade deine Schreibmaschine vorgeholt? Ich schaue gerade, weil wir vorher ja, weil du gesagt hast, Österreich hat Rapper, wir haben ja viel mehr Musiktalente, als was den meisten Deutschen überhaupt bewusst ist. Ja, wir hatten nicht nur den Falco und den Mozart, bei uns gibt es durchaus mehr. Es gibt sogar sehr viele österreichische Produzenten, die seit Jahrzehnten in Hollywood leben und Gruppen entdecken. Also auch wenn man sich da im Hintergrund hält. Also die Musikszene in Österreich ist gar nicht so klein, als was man denkt. Nur ich suche jetzt gerade, wie die heißen, diese Rapper aus dem 21, die heißen No Respect. Und ich sage da jetzt gleich, wie die Domain von denen heißt. Warte nicht, dass das Lied jetzt losgeht. Warte, Pause. Die Domain ist, also die URL ist, Nor, also nor21.at, und da kann man sich ihr aktuelles Album runterladen. Mhm. Und die machen keine schlechte Musik, und ich habe die zufällig auf YouTube entdeckt und habe sie dann gleich auf Facebook geaddet, und deswegen treffe ich mich dann auch gleich nächste Woche mit ihnen. Die machen echt keine schlechte Musik. Magst du mir das gleich mal in den Chat reinlegen, dass ich das dann für die Shownotes verlinken kann? Ja. Cool. Cool. Da sind sie. Dankeschön. Bitte. Dann kann ich das hier auch mal zack in den Chat mit reinlegen. So. Okay. Du triffst dich mit denen und machst dann mit denen eine Musikreportage, oder? Genau. Die mache ich für, da kann ich vielleicht gleich ein bisschen Werbung noch für ein anderes unabhängiges Politportal machen. Das ist wintv.org. Die machen eigentlich, das sind eine der wenigen, die unabhängige Nachrichten machen. Ah, okay. In Wien. Und also wir haben ein paar Projekte in Wien, Österreich, die unabhängig sind. Aber viele gibt es natürlich nicht. Und die sind halt überall dabei, die machen das alles ehrenamtlich, kriegen keine Kohle dafür, aber schaffen es trotz alledem, jeden Dienstag Nachrichten online zu stellen, die so 20 Minuten dauern, die halt das Geschehen der letzten Woche in Wien aufgreifen und darüber berichten. Und mein Hund hat da gerade einen Schuh von mir gestohlen. Oh. Hey, hui. So, ich habe ihn jetzt kurz wegnehmen müssen. Und gleich einen von den schönen, ja? Einen von den Tussi-Schuhen, ja? Ich gehe dreimal im Jahr als Tussi aus dem Haus, dreimal. Und dann nimmt man wirklich gerade diese Schuhe, die ich dann benötige. Das sind dann so diese Aufrisstage, diese drei, die ich im Jahr habe. Oh mein Gott, was ist das für eine Sendung heute hier? Da ist ja wirklich alles mit dabei. Das ist, ja, wirklich. Das ist das beste Verwählte. Mann. Ich will nicht unhöflich sein, aber... Ja, es hat ja geheißen 10 Minuten und ich sehe da gerade 39 Minuten. Das war... Mann. Ich hole jetzt mal einmal ganz kurz... Sekunde, ich muss einmal kurz schauen. Jetzt muss ich nur einmal ganz kurz der Fail-MD mit dem Jakil im Klaren werden, weil Jakil liest ja immer die Fragen vor, die sich keiner zu Fragen traut, verbal. Oder ob ich den Fehl-MD jetzt in die Leitung hole. Das müssen die beiden mal ganz kurz mit sich ausklamüsern. Mhm. In der Zeit trinke ich noch einen Schluck von... Pfui ist das. Pfui. Genau. Nein, Prost, Prost. Ich trinke auch einen Schluck. Ja, oh, warte, ganz toll. Da können wir so... Bist du bereit für Prost? Prost. Prost. Ja. Prost. Toll. Jetzt haben wir aber direkt hier so virtuell angestoßen und ich hole jetzt den Jarkil rein. Und du haust mich einfach raus. Na, um Gottes Willen. Wir machen hier so einen ganz fließenden, knuffigen Übergang. Es schellt jetzt beim Jarkil, hoffe ich. Ja, ich sehe es. Ich verlasse euch trotzdem für eine Minute. Ja, mach das mal eben. Ja, für kleine Mädchen. Ach, immer das. Seid gegrüßt. Guten Tag. Na, wie ist es? Och, ich hatte gerade jemanden, der sich verwählt hat in der Leitung. Wie soll das dann schon sein? Ja, kam von meiner Seite aus. Das war so ein kleines Missverständnis, weil ich hatte so ein paar Links rausgegeben vom Podsprech und dann wurde wohl gedacht, das würde gerade live laufen, obwohl das ja schon 2 Wochen her ist. Aber gut. Ja, aber das sieht man ja auch nicht. Ja, kann halt passieren. Wir wollen ja nicht meckern. Ja, was ich noch anmerken will, ich habe gerade ein bisschen im Internet rumgelesen, also megaupload.com wurde heute dicht gemacht, weil der Kim Schmitz verhaftet worden ist. Ja, zum zweiten Mal jetzt, glaube ich, verhaftet oder so. Ja, oder zum dritten. Da tobt jetzt draußen ein richtig netter Cyberwar. Also wer halt irgendwelche US-amerikanischen Musikbranchenseiten besuchen will, die sind momentan alle down. Ja, zu Recht. Ja, wollte ich nur so anmerken für die Leute, die jetzt sich halt gleich wundern, warum Mega-Upload nicht mehr funktioniert. Ja, aber scheiße, wo lade ich denn jetzt meine Porns hoch? Ja, vor allen Dingen, ich habe da immer zum Beispiel für die Seminaren und für andere Leute, für die ich gerippt habe, habe ich immer die Sachen hochgeladen. Und weil das Problem ist, bei Rapid Share, da wird es erstens nach 30 Tagen gelöscht und zweitens musst du bei Rapid Share dich anmelden, dies und das. Total bäh. Ja, das bäh. Ist. Da ist ja noch jemand. Ich bin wieder da. An der Schreibmaschine. Ja. So, ihr beiden kennt euch ja und ja, ihr macht ja auch zusammen eine ganz tolle, flauschige Sendung. Ja, richtig. Fragt sich halt nur wann, aber das Thema wird halt Anon Austria, Vorratsdatenspeicherung Österreich sein, also eine rein österreichische Sendung von Deutschland aus, quasi aus Solidarität für Österreich, für die österreichischen Mitbürger, die man ja immer nett behandeln soll. Viele War das sagen, ein Dosenbier? Habe ich jetzt gerade ein Dosenbier gehört hier? Ja. Bier, ab der Dosenpfand? Nein. Nein, was trinkt man denn bei euch aus der Dose in Österreich? Bei uns gibt es eigentlich fast jedes Bier, was aus der Flasche gibt, gibt es auch aus der Dose. Aber in Wien ist es halt üblich, Gösser oder Otterkringer zu trinken. Otterkringer! Wieso lachst du? Aber Otterkring, so heißt ein Bezirk in Wien, ja? Das ist Otterkring. Aber ich mag Otter doch so gerne. Nein, aber das Otterkringer ist das grauslichste Bier überhaupt. Das ist Abwaschwasser. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich habe letztens erfahren, dass das liegt daran, weil, unter anderem daran, weil die Brunnenwasser verwenden. Und, ja, aber das ist doch geil. Was für Wasser? Brunnenwasser, ja, Entschuldigung, ich hatte was anderes verstanden. Brunnen. Was für ein Wasser hast du verstanden? Brummelwasser. Was wäre Brummelwasser? Ich kenne das nicht. Ja, das ist mehr so ein deutsches Wort, wenn irgendwas brummelt. Das ist, kann ich auch nicht erklären, das ist halt ein lustiges Wort, brummeln. Ich dachte, das hat was mit Sex zu tun. Na, um Gottes Willen, wir haben mit Sex, wir haben mit Sex so viel zu tun wie, Ja, wir sind ja hier nicht beim Porncast, ne? Nein, noch nicht. Nein, aber bei dieser Sendung von heute kann alles passieren, glaube ich. Ja, das stimmt. Bei der Sendung von heute könnte alles passieren. Ich bin jetzt total gemein und klicke einmal die liebe Ivy einmal raus. Okay, mach das. Also tschüssi. Tschüss. Schönen Baba. Abend noch. Ciao. Euch auch. Baba. So. So. Da ist sie weg. Ja. Und du bist da. Hallo. Ja, ich bin da. Hallo. Du bist ja immer der ins Spiel kommt, wenn irgendwelche Fragen aus düsteren Kanälen auftauchen, wo die Leute sich nicht trauen, diese zu fragen. Ja, ich bin ja, weiß ich nicht, ich wohne ja irgendwie auch noch im Underground und da lassen sich die düsteren Kanäle leider nicht vermeiden. Aber ich habe bis jetzt, wenn ich ehrlich bin, habe ich heute keine Frage über Drittpersonen bekommen. Also ich habe nur eine Frage quasi von meiner Seite aus, die mehr so ins Unernste geht. Aha, okay, jetzt bin ich gespannt. Und zwar, gestern lief ja meine Sendung, wo du mit dem Chat warst. Du hattest ja vor ein paar Wochen, hattest ja schon mal gesagt, dass mein altes Twitter-Avatar, also deswegen wollte ich dich eigentlich fragen, dass das aussah, oder ja, dass es das aussah, ich habe es ja jetzt mittlerweile gewechselt, wie Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln. Wie bist du darauf gekommen? Ja, ich habe anscheinend, also ich weiß nicht, ob ich ein echtes Augenproblem habe oder so, ja. Aber wir können ja mal Folgendes kurz spielen. Ja, so, ich habe jetzt meine Twitter-App. Na, okay, mit der geht's nicht. Ich muss meine iPhone-Twitter-App nehmen. So, ich kann dir mal sagen, was ich auf diesen Mini-Avataren in der iPhone-Twitter-App sehe. Ja, Okay. das ist sehr abgefahren. Und zwar sehr. Das ist so abgefahren. Ich habe heute erst gesehen, es hat nämlich retweetet. Ich muss mal gucken, wer das ist. Wer hat denn das retweetet? Dupdi-dupdi-dupdi-dup. Wo war es hier? So, da. Jetzt klicke ich drauf. Und zwar. Ist das lustig? So. Wenn ich dir. Wenn ich von Anon V, ja, der Ava, der sieht aus wie ein kleiner schwarzer Adler. Ja, gut, weil die schwarzen Personen, die da auf dem Ava sind, weil die so in Sehen weil aus die wie so Flügel. ja, weil die in der V-Form sind. Ja. Genau, das sieht aus wie Flügel. Also wenn ich mir das so nicht vergrößert anschaue, sehe ich da drauf so einen kleinen schwarzen Adler. Wo ich lange gebraucht habe, ich habe es heute zum ersten Mal gesehen, dass das Anons sind, die wie ein V darum drumherum stehen. Das habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe auch hier vom Netzblockierer der Ava, ja, der ist ja sehr dunkel und schwarz gehalten und nur so eine Röntgenschattierung. Ja, da habe Ja. ich echt lange gedacht, das wäre ein Vanilleeis. Oh Gott. Ja. Also, es sah so aus wie so Also ein. Ganz schlimm. Vanille. Oh, Vanilleeis, herbe. Nee, also ich dachte vielleicht, dass du halt von deinen Augen her ein bisschen unkreativ bist, weil ich habe das dann so in Verbindung gebracht mit wie, weil du hast ja letztes Mal live zugegeben, dass du halt diese Capture-Codes, dass du halt richtige Probleme hast, diese Capture-Codes zu lesen. Ja. Dann habe ich mir halt gedacht, wenn du jetzt meinen Avatar siehst, dass das eventuell damit zu tun hat, dass du, ja, ich will nicht sagen, dass du ein Augen- oder Kopfproblem hast, aber dass du da, ja, dass deine Augen vielleicht falsch interpretieren, um das mal so auszudrücken. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube ganz gern, ich bin fest davon überzeugt, dass ich eine ganz merkwürdige ja, Fantasie oder so dabei entwickle. Ich habe diese, na, wie heißt denn diese scheiß Kleckse? Dieses, wie Was? heißt denn, ja, diese schwarzen Kleckse auf diesem weißen, nicht Robusch, wie heißen die, aber so ähnlich heißt das. Nicht Robusch, Rohrschacht genau, ist es, ja. Rorschacht, genau. Ah, jetzt weiß ich auch, was du meinst. Ich Ja, ja, ja. habe schon wieder so zweideutig gedacht, wo du gerade über Kleckse geredet hast, aber gut. Rorschacht. Ich habe es gerade hier über einen Twitter und über einen Chat. Ja, das ist fürchterlich. Da sehe ich wirklich Dinge. Vielleicht soll ich mal zum Arzt gehen oder so. Findest das echt was Schlimmes oder so? Aber ich sehe da die abgefahrensten Sachen irgendwie. Ja, es war. Ich habe den Avatar jetzt auch gewechselt, weil ich wollte eh mal so eine Karikatur haben und jetzt habe ich so eine nette Karikatur von Frank Sinatra gefunden, aber ohne Gangsterhut, wo er da mit so einer rothaarigen Frau rumtanzt. Den lasse ich auch erstmal drin. Ich denke mal, da solltest du auf jeden Fall erkennen, dass das auch keine Springerstiefel sind, sondern dass das halt eine Comicfigur ist. Das habe ich jetzt auch erkannt, aber Twitter hat bei mir noch nicht aktualisiert. Bei mir bist du immer noch als guter alter Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln. Echt? Updatet das nicht bei dir? Ja, das dauert immer ein bisschen, bis das updatet. Ja, okay, ist ja ein iPhone, Entschuldigung. Also. Nee, auf dem iPhone ist es schon. Nur in meiner Twitter-App auf dem Mac. Ach so, Twitter. Ach so, du hast auch eine Twitter-App für ein Mac. Ja, okay. Ja, natürlich. Ja, es kann ja Natürlich. sein, dass du über Web gehst. Es gibt ja genug Leute, die halt Nein. leider noch Twitter über Web benutzen und gar nicht die tollen Vorzüge kennen, wenn man bestimmte Apps oder halt Programme wie TweetDeck nutzt, ne? Nein, nein, nein, Ist dir das nicht auch so? Ich denke mal, du hast ja Twitter auch ganz am Anfang, wo es für dich neu war, hast du es, denke ich mal, auch über Web benutzt. War das dann für dich nicht auch so, wo du dann irgendwann mal deine erste App hattest, dass Twitter dann erst richtig interessant und toll wurde, weil es über Web erstens langweilig aussieht und zweitens ziemlich lange braucht, bis sich irgendwas updatet? nein. Ich weiß es nicht, weil ich habe ehrlich gesagt nie Twitter übers Web benutzt. Nee, habe ich nicht. Ich habe direkt mit. Also hast du direkt rumgeappt. Ich habe direkt hier rumgeappt. Ich habe, glaube ich, auch die meisten Apps ever auf meinem iPhone. Ich glaube, ich habe schon jedes jetzt gehabt. Ich glaube, ich habe jeden Twitter-Client auf dem iPhone gehabt und mit allen bin ich total unzufrieden. Und das kleinste Übel ist für mich gerade noch die normale Twitter-Twitter-App. Das ist das kleinere Übel. Okay. Der Rest ist wirklich ganz schlimm. Ja, Ganz schlimme gut. Apps. Ja, okay. Wie gesagt, es gibt gute wie auch schlechte. Ich kann mich noch zu letzterer erinnern, wo du zuletzt, da waren wir zusammen mit dem YB5 hier im Skype, wo du dann gesagt hast, oh, ich habe IRC entdeckt und das ist ja noch gar nicht so lange her, obwohl du schon ziemlich lange drin bist, weil du die richtige App jetzt dafür benutzt hast, ne? Also du hattest ja vorher mal Probleme, dich zu orcen oder halt, dass du halt den OP-Status bekommen hast und solche Sachen. Nein, das Und Beste war ja gewesen, als ich da mal original mein Passwort copy-paste reingepastet habe ins IRC, ins Web. Das war ja das Allerschönste, was mir je passiert ist. ja, das war geil. Das war der allergrößte Fail meines Lebens übrigens. Da wurdest du dann auch gehijackt, das war sehr lustig. Aber das war süß, weil nämlich der ASDFGHJKLÖ oder wie er heißt, der hat tatsächlich dann den Account so gehijackt, dass ich ihn dann wieder zurückkriegen konnte. Ja, bei IRC ist in der Hinsicht ziemlich sicher, da selbst wenn jemand deinen Account übernimmt, dann kannst du halt irgendein Au-pair anschreiben, der würde dann die Person rausschmeißen und dann hättest du den Account sofort wieder. Also schlimme Sachen kann man damit machen. Na, das nicht, aber es war jetzt so ein Universalpasswort. Also so eins, was ich jetzt extra für ein IRC auch hatte, weil ich mir gedacht habe, irgendwann passiert ja mal so eine Scheiße. Ja, dann nimmst du mal jetzt nicht dein richtiges Passwort für eine wichtige Sache oder so. Ja, okay. Deswegen also bei solchen Programmen oder halt im IRC immer andere Passwörter nehmen, wenn du mal so ein Fail betreibst. Ich meine, mir ist das auch schon mal passiert. Seitdem schreibe ich es auch nicht mehr im Channel rein, sondern in der Statusnachricht. Wenn du halt einen Server joinst, hast du ja dieses Hauptfenster, wo die ganzen Serverlogs drinstehen. Und am besten da mal reinschreiben. Da kannst du dann auch kein anderer lesen, wenn du dich mal verschreiben solltest oder halt den Ja, Slash vergisst, ne? ich hab's jetzt. Ja, das war so. Die Ivy findet den Menüpunkt nicht, wo sie den Stream mithören kann. ja. Nee, ich habe mein Passwort jetzt einfach in die App mit reingehauen und dann auf der mich hier automatisch und ob mich auch und irgendwie bin ich jetzt gerade wieder nicht ob und ach, das ist alles. IRC muss sterben. Das ist ganz schlimm. IRC ist wirklich. Das regt mich auch nur noch auf irgendwie. Ja, aber wir müssen uns jetzt, um wieder zurückzukommen, wir müssen uns quasi keine Sorgen machen, dass du jetzt irgendwas Schlimmes an den Augen hast. Na, das weiß ich. An den Augen liegt es wahrscheinlich nicht. Ich glaube, es liegt mehr am Hören. Ja, Ich am glaube, ich habe Hören. wirklich da so eine ganz komische, weiß ich nicht, so eine merkwürdige, was ich sehe in Übersetzen, was es wirklich ist, Wahrnehmung. Weiß nicht, wie man das nennt. Ja, Genau. ich soll dir von der Jule P83 ausrichten, dass du ein Kopfproblem hast. Ja, das weiß ich. Das war klar, dass sie Sie wieder sowas sagt. hat übrigens vorhin sie hat dazu aufgerufen, dass Leute bei dir anrufen sollen und sagen sollen, dass du ein Depp bist. Dann habe ich gesagt, nee, nee, nee, du bist mit deiner Meinung alleine und dann war sie beleidigt. Ja, die ist auch. Die benimmt sich erstens unmöglich und zweitens ist sie halt einfach nur ein Napf. Ein Napf, Ein aber Napf. ein Lehrer. Ein verdammt nochmal leerer Napf. Ja, so ist das halt bei den linken Kommunisten. Immer diese Kommunisten. Ja. Ja, nee. Haben wir sonst noch was? Ja, wie gesagt, also ich habe von irgendwelchen Leuten, die sonst immer irgendwelche Fragen geschickt haben, habe ich diesmal keine Fragen bekommen. Also war eigentlich ganz chillig, obwohl die Leute ja eigentlich wissen, dass sie mich ruhig anschreiben können, wenn es um das Thema Fragen stellen geht bei Frage Rio. Ja, das war eigentlich meine einzige Frage. Aber das Avatar-Problem haben wir jetzt gelöst. Ja Das gut, Avatar-Problem. ja gut, ich kann mir vorstellen, bei bestimmten Apps, es gibt ja auch verschiedene Größen. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Avatare bei TweetDeck angucke, die haben halt eine gewisse Normgröße. Da sieht eigentlich jedes Avatar gut aus. Selbst wenn da jetzt Leute sind, es gibt ja auch Leute, die machen da so 48 mal 48 große Avatare rein, dass die gestretched werden. Selbst das sieht noch gut aus. Aber ja, es liegt halt am Programm. Ich habe halt immer gedacht, du würdest über Web gehen, weil über Web sind die Avatare eigentlich normal groß und habe mich immer gewundert, wie kommt der auf Springerstiefel? Aber gut. Nee, nee, nee. Wobei die beste Avatar-Auflösung ist eigentlich 1920 mal 768. Das habe ich auch den Tackleman schon gesagt. Ja, richtig. Nein, immer die höchste Auflösung nehmen, die die Grafikkarte bietet. Natürlich nur, wenn man auch dementsprechend den passenden Monitor hat, weil wenn du noch so ein altes 17-Zoll-Ding hast, da kannst du hier mal nicht mit einer über 1600er Auflösung rumhantieren. Ne? Das Röhre. Ja, Röhre, natürlich. Der Trend geht zur Röhre. CRT. CRT. So, wo wir gerade bei CRT sind, ich hole jetzt auch hier mit einer lustigen Abkürzung rein. Mit einer lustigen Abkürzung. Ja. Ich soll dir auf die Füße treten und sagen, du sollst Werbung für die Manning-Demo machen am Samstag. Das mache ich alles. Das ist auch sehr schön. Das mache ich alles. Es schellt übrigens gerade noch irgendwo. Ding Dong. Ring Ring. Moin. Alter. Zuerst mach bitte den Stream aus. Uiuiui. Es hört sich ja an, als wenn jemand am Flughafen steht. Ich glaube, das ist ein Flughafen. So, zack. Das habe ich da mal direkt hier einmal kurz beendet. Das ist ja. Uiuiuiuiui. Was war das denn? Ja. Versuchen wir es noch einmal. Gut, dass ich ein Headset habe, wo sich, wenn es zu laut wird, dass sich das automatisch runterregelt. Sonst wären mir jetzt die Ohren geplatzt. Hallo? Hallo? Oh, du übersteuerst aber maximal. Kacke, Mann. Ich kann auch noch jemand anders reinholen, wenn er das lieber ist. Ich glaube, das mache ich auch mal eben. Weil das Rauschen, das neigt dazu, mein Trommelfell platzen zu lassen. Zack. Was erkennst du jetzt eigentlich auf den Avatar von dem... Ehrlich, ich habe Homer Simpson da drin gerade gesehen, Alter. Jetzt echt? Also ich erkenne einen Penis in Form eines Fingerabdrucks. Also das sieht aus wie ein Fingerabdruck, aber hat eine Form vom Penis. Ja gut, okay. Homer Simpson hätte ich jetzt nicht da drin gesehen. Doch, ich sehe da drin Homer Simpson. Okay. Schön. Schön. Tja. Ja, so ist das. Ich habe jetzt hier jemanden, der mir gerade sagt, dass sein Headset immer noch kaputt ist. Das ist auch sehr schön. Und dann habe ich jemanden mit einem total übersteuerten Audio. Und wir haben eine Stunde drauf. Na, Jackal, eigentlich könnten wir jetzt noch hier ein bisschen die Nationalhymne vielleicht singen und dann machen wir Schluss, oder? Ja, also mein Stream-Ripper läuft gerade bei dir auf 80 MB zu. Es ist bis jetzt noch alles im grünen Bereich. Von mir aus kannst du so lange machen, wie du willst. Ich weiß nicht. Da muss ich mir ja gleich einen anderen Upload-Dienst suchen, weil ich wollte das eigentlich bei Mega-Upload hochladen, aber gut. Aber lade es doch bei RapidShare hoch. Ja, ich habe sogar einen RapidShare-Account. Ja gut, dann lade ich es bei RapidShare hoch. Ich meine, es wird nach 30 Tagen wieder gelöscht, aber dann brauchst du es ja eh nicht mehr. Ich denke mal, du lädst es dann ja sofort runter. Ja, oder Mediafire, guter Tipp, stimmt. Mediafire gibt es ja auch noch. Aber Mega-Upload, darauf habe ich mich so mehr oder weniger eingeschossen, weil es da anonym und schnell geht. Ja, dann würde ich jetzt noch hier einmal die absolute Geheimwaffe mit reinholen. Eine Geheimwaffe, oioioi. Oh ja, die ultra geheime Geheimwaffe. Jetzt muss ich noch mal gucken, wo ist er denn? Heißt der denn so? Ich schau mal, ob der so heißt. Heißt er so? Oder ist der einfach nur behaart? Wie heißt er denn? Wie heißt denn hier der High-Five-LOL bei Skype? Hans, einen Moment. Ach ja, Hans A. Plast oder so? Ja, ja, ich glaube schon. Hans Liederlich ist rigoros und... Ja. Hans Aplast, genau, da ist er. Ja, soll übrigens auf Hansa Flast hindeuten. Ach was. Süß. So, habe ich ihn jetzt gerade mal hier geofft. Wenn er mich jetzt gegenofft, dann wäre ich total... da hat er mich geofft. Da hat er mich geofft. Der kleine Orfi. Das ist ein Delfin, oder? Damit wir auch nochmal deine Meinung haben. Das ist ein Delfin, oder? Ja, hatte schon so ein bisschen was von Flipper. Danke. So, es schellt bei einem der Narren. Hallo. Der High Wunderschönen guten Five Abend, Null. meine Damen Guten und Abend. Herren. Guten Tag. Guten Tag. Gestern erst gehört und heute schon wieder erkannt. Heute schon wieder, ja, ist unfassbar. Mann, Mann, Mann, Mann, Mann. Ja, ich würde jetzt einmal hier auf der rechten Seite beim Jakil auf Auflegen klicken. Kein Problem. Ich bedanke mich, dass ich kurz fragen durfte und wünsche euch beiden dann noch viel Spaß. Joho. Schönen Abend, ciao. Schön. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Abend. Na, was führt dich so zu mir? Ach so, ja, ich bin ja in den Weiten des Webs wieder rumgegeistert und dann habe ich gedacht, bevor jetzt hier abgeschaltet wird, weil Fragenmangel herrscht oder weil keiner einspringen will und Jakele das Dauerpferdchen ist, auf dem sonst immer herumgeritten wird, dann schmeiße ich mich mal heldenhaft vor den Zug und rette das hier. Oh, nicht schlecht, nicht Ja. schlecht, nicht schlecht. Also geplant war heute eigentlich tatsächlich eine Stunde, um Ach genau zu so. sein. Ja, aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir haben ja der Evi, die sich ja verwählt hatte eigentlich, der haben wir ja schon 40 Minuten gegeben gehabt. Oho, 40 Minuten. Das ist nicht schlecht, wenn die Dame beim ersten Mal so kann. Das ist nicht gut schlecht, oder? Ja, vor allem, weil es doppeldeutig war. Deswegen habe ich es gesagt. Das stimmt. Du bist aber auch ein bisschen schmutzig, oder? Etwas. Ja, ich war heute noch nicht duschen. Das kann nicht sein, weil das Erste, was du machst, wenn du nach Hause kommst, ist doch duschen und dann dein System of a Down T-Shirt anziehen. Mit den Füße abgeschnittenen waschen. Oberarmen. Füße waschen, genau, das Das ist kann was man auch noch. anderes. Achso, ja, heute Morgen habe ich geduscht, ja, aber jetzt ist ja wieder. Nein, ich wasche die Füße, wenn ich nach Hause komme. Beide? Nein, ab nur den rechten und am nächsten Tag den linken. Je nachdem, auf wem ich, weil ich mich stand. Ich stehe doch immer wie so ein Flamingo auf der Arbeit, immer nur auf einem Fuß. Ja, hast du eventuell rein zufällig auch eine kleine Mini-Frage mitgebracht? Eine kleine Mini-Frage: Wann kam die erste große Liebe? Oder wann war es so, dass du selbst für dich definiert konntest, was Liebe war? Oder hattest du es überhaupt jemals in deinem Leben? Das ist relativ einfach und es ist auch so tierisch romantisch, wenn ich das jetzt erzähle. Also. Wenn Ich ich bin gespannt. verliebt bin, ja, das hat sich auch nach wie vor so fortgesetzt, wenn ich verliebt bin, dann bekomme ich Fieber. Ja. Und zwar habe ich dann wirklich ganz, ganz hohes Fieber und Schüttelfrost. Das geht dann so eine Woche lang. Ja, da geht es mir richtig schlecht, so mit Appetitlosigkeit und Fieber und Schüttelfrost und total ätzend. Und das erste Mal, dass ich dieses Gefühl hatte, war bei einem Mädchen, was ich schon. Ich glaube, 10 Jahre kannte, ja, so eine Art Kindergarten-Sandkastenfreundschaft und die ich dann nach langer, langer Zeit wiedergesehen hatte und auf einmal kam das dann so. Ja, so dieses Gefühl von verliebt sein. Mittlerweile lebt sie in den USA und ist da wahrscheinlich total berühmt und total angesagt und sie hat mich aufgrund dessen auch verlassen. Nein. Damals. Ja. Oh Gott. Ja. Also traurig. Ja, das ist eine traurige Geschichte. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Kein Problem. Für mich ist es auch jedes Mal. Oh Ich Gott, muss mir auch immer. meine Schminke verläuft, warte. Ah, ja. Ich muss mir auch immer direkt dann mit Das einem geht Finger so an die ans Kerfte. Herz, ja. Das, Ja, oh mein, oh Gott, mein Kajal habe ich jetzt. Oh. Ja. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Contenance, meine Damen und Herren. Contenance. Trisegrand. Aber das finde ich ernsthaft sehr schön. Und die Ja. Geschichte ist auch ernsthaft sehr traurig. Ja, war sie auch. Es war wirklich sehr Nee. traurig. Ich war lange, lange mit ihr zusammen und es war auch so wirklich so die erste große Liebe in Anführungszeichen. Und ja. Ist die Liebe jemals vergangen oder ist das immer noch so, weil es die erste große Liebe war? Das hört man ja oft, dass die erste große Liebe noch so prägend oder das ganze Leben so quasi fast omnipräsent, nicht omnipräsent, aber doch immer wieder mal auftaucht und immer wieder die Gedanken oder immer wieder ein Gedanken auftaucht. Ist das bei dir auch so? Das würde ich jetzt so nicht unbedingt sagen, aber es ist schon, dass du da dran misst du halt alles andere. Ja? Also ich würde sogar behaupten, sie hat mich ein für alle Mal für die gesamte Frauenwelt auch verdorben. Verdorben? Ja, irgendwie also, so, ja. Ja, ich glaube schon. Du wurdest von ihr so geprägt, ja. Ja, ich glaube ja. Also das hat schon sehr, sehr geprägt. Also, weil es auch wirklich extrem lange war. Das kommt dazu, es war wirklich eine ganz lange Zeit und wir hatten auch richtige Pläne gehabt und auf einmal hat sie diese halt umgeworfen. Warum, weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Das ist auch das Schlimmste. Das ist das, woran ich denke. Also ich denke oft daran, warum sie diese Pläne verworfen hat. Das ist das Einzige. Soll ich gerade fragen, würdest du mir wünschen, nochmal mit ihr richtig zu reden? Weil auf jeden Fall. Also ich würde gerne einmal mit ihr sprechen und ich wüsste wirklich sehr, sehr gerne, warum sie damals diese Pläne verworfen hat. Nicht, weil ich sie mir zurückwünsche, das auf keinen Fall. Ja, das ist abgehakt, das Thema. Aber ich wüsste echt gerne den Grund. Ja, das kenne ich. Gewissheit ist oft. Wobei, ja. An der Stelle frage ich mich immer selber, ob ich wirklich Gewissheit haben will, auch bei vergleichbaren Problemen, weil man macht sich ja vorher schon Vorstellungen. Also es ist bei mir immer so, man macht sich ja vorher schon Vorstellungen oder man stellt sich vor, wie die Antwort ausfallen könnte und wenn dann die tatsächliche Antwort doch kommt und man hat die reine Wahrheit vor sich, bin ich oft enttäuscht, wenn es von dem abweicht oder anders kommt, als ich es mir vorgestellt habe oder erwischt mich noch stärker, weil ich mich mental nicht darauf eingestellt habe, weil nichts anderes macht man ja eigentlich, wenn man Gedankenszenarien schon vorher durchspielt. Ja, aber dann ist es wenigstens vorbei, dann hast du eine Gewissheit und ich glaube, nichts kann Gewissheit ersetzen. Die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit? Wenn es so etwas gibt, dann ja. Dann ja, vorhin ging es darum, glaube ich, erst bei Dexter. Die Wahrheit ist ein Zustand, den nur manche Menschen und immer nur partiell verdienen. Und dass es eine reine Wahrheit nicht gibt, ich glaube sogar, das stimmt sogar. Die vollendete Wahrheit ist, glaube ich, auch kein. Ja, ich finde es unromantisch. Ich finde die Vorstellung der vollendeten Wahrheit unromantisch. Weil es lässt dir dann keinen Platz mehr für Spekulationen, für Gedankenspiel und ähnliches. Auch Fantasie würde gar keine Fantasie existieren. Ja. Na, ich glaube, das Allergemeinste an Fantasie und solchen Sachen ist eben, dass. Du bildest dir, wenn du jemanden lange, lange nicht gesehen und gehört hast, bildest du dir in deinem Kopf ein Idealbild auf einmal zusammen und hältst an diesem dann auch komischerweise fest. Und ich glaube, das macht die Wahrheit zu einer unglaublich subjektiven Sache. Ja, das in der Tat, ja. Aber ich hatte das übertragen auf allgemein, auf mein Leben zum Beispiel. Meint, ja, es geht jetzt nicht nur, also ich war schon weg von der Liebe wieder. Das macht mich so traurig. Du warst weg von der Liebe wieder? Ja. Wo ist man denn, wenn man weg von der Liebe ist? Wo ist man dann? Fernab in einem dunklen Abgrund. Das ist das, ja. Das ist fernab der Liebe ein dunkler Abgrund? Ja. Vollends. Die Liebe ist der elementarste. Der elementarste Motor in unserem Leben. Ja, das ist also, richtig. Ja, und ja, es merkt auch, jeder Mensch, der dies momentan in seinem Leben mischt, versucht mit aller Gewalt wieder darauf hinzuzusteuern. Oh, das sind eine Menge Metaphern momentan. Eine dumme Bildsprache. Das ist der. Zum guten Schluss gibt es dann nochmal ein paar Phrasen, ja. Ein paar Kalendersprüche. Kalendersprüche, ja. Ich schmeiß schon einen Euro ins Phrasenschwein. Nein, aber es stimmt. Also es ist der mit Sicherheit der elementare Motor, der Menschen auch antreibt. Also nicht alle, aber wahrscheinlich viele. Die 99%, die 1% sind halt die anderen, ja. Ja, das sind die mit Liebe und Zuneigung und weiß der Geier, was vielleicht auch nichts anfangen können oder wollen. Aber ich meine. Also ich glaube auch an die Liebe, muss ich sagen. Ich glaube wirklich an die Liebe und ich glaube auch an die große und die eine und die wirklich wahre Liebe. Ich auch, ja. Ist auch mein, ich will irgendwann einfach später die wahre Liebe finden. Ich will eine Familie gründen, wenn ich mal groß bin. Willst du Kinder haben? Halt. Ja, definitiv. Mhm. Warum? Am liebsten zwei. Warum? Weil Kinder, die Erfahrung mache ich, dass immer Kinder eine Menge, Kinder verändern einen ungemein, wenn du deine Zeit oder wenn du Nähe mit Kindern teilst, ja, ist das ein unglaublich schöner Aspekt. Außerdem, zum einen will ich auch quasi mich weiterleben lassen. Es geht auf die Kinder über. Es ist ja ein Teil von dir, es ist deine Familie. Mhm. Und ich will auch meine Familie weiter im Bestand bestehen lassen, ja. Zudem, ja, doch, das ist eigentlich fast egoistisch momentan. Aber, ja doch, ein Teil Egoismus ist dabei, später Kinder haben zu wollen. Aber andererseits das ist die Erfahrung, die ich auch momentan, die habe ich vorab schon immer gemacht, wenn ich, ich war ja immer schon der Kindersitter auf großen Familienfeiern oder ähnliches, habe meine Cousins oder Cousinen und Neffe alle aufgezogen oder war oft dabei. Immer. Kinder machen aus mir etwas, was unglaublich oder fördern einen Konrad oder einen Teil von mir, den ich so sehnsüchtig und gerne habe und der mich bereichert, der mein Leben bereichert, wenn ich diesen Teil oder wenn ich diesen Charakterzug hervortreten lassen kann. Und das macht Spaß und erfüllt mich. Und deswegen das ist ja wieder was Egoistisches, aber es ist ein Teil von, also, ja. Also der schönste Punkt, den ich gerade gehört habe, war, dass man durch Kinder selber weiterleben kann. Das war nicht der ein sehr, sehr schöner Punkt. Den habe ich auch noch nie so gesehen eigentlich. Also noch nie in dieser Art und Weise. Ja, ich weiß nicht, ob ihn andere Menschen so sehen, aber für mich, ich meine, du gibst etwas von dir weiter, ja. Nicht nur biologisch, es ist ja nicht nur das natürlich auch, aber du gibst deine Gedanken, deine Lehren weiter und formst oder bietest Hilfestellung und lenkst einen freien Geist in die Richtung oder in eine Richtung, die du bestimmst. Absolut. Ja. Absolut. Und nichts ist so prägend wie die Kindheit. Und wenn du die Kindheit, also ein Teil von dir lebt immer in den Kindern weiter. Und man selbst lebt in seinen eigenen Kindern auch einen Teil weiter. Was wäre denn so dein Albtraum, wenn du jetzt Vater wärst? So dein Albtraum, was deine Kinder nicht werden sollten? Dumm. Okay. Ganz damit könntest du nicht umgehen. Ich weiß nicht, wie es mit der Behinderung wäre. Das ist, kann nee, ich das nicht. Das meine ich gar nicht. Nee, ja, so ein schweres Thema wollte ich gar nicht aufmachen. Ja, ich weiß es nicht. Also dumm ist auch falsch eigentlich. Weil auch Menschen, Intellekt ist ja kein Charakterzug. Es ist ein Charakter, mit dem ich nicht klarkommen würde auf Dauer. Damit meine ich nicht irgendwelche pubertären Schwankungen oder Phasen, die man im Leben durchlebt oder gerade in der Jugend, sondern wenn es ein Mensch ist, der mir vom Charakter her unsympathisch wäre, aber es ist mein Kind, das wäre für mich wahrscheinlich das Schwerste. Was macht einen Charakter für dich unsympathisch? Das kann ich bei Menschen immer nur beurteilen, wenn ich sie vor mir habe. Es gibt, weil die Verallgemeinerung greift nirgends. Also ich habe es versucht, wenn ich die Menschen betrachtet habe, mit denen ich persönlich nichts zu tun haben will, aufgrund von der und der Eigenschaft, und habe daraus versucht, Regeln abzuleiten, aber das greift eben nicht, weil jeder Mensch in sich so ein komplexes Geschöpf ist oder so ein komplexes Wesen, nur gut, nicht jeder, aber für solche Randgruppen hat man halt die FDP oder die CDU, wo man solche Menschen dann abschieben kann, aber es greift halt nicht, ich kann es bei jedem Menschen selber nur beurteilen. Okay. Jetzt fragst du ja gerade, ist das die falsche Show hier? Ja, ist die falsche Show, aber da die Show ja schon falsch rum angefangen hat, wollte ich sie auch eigentlich falsch rum enden lassen. Dann Ist alles wir falsch. Wir machen es heute einmal. Ja, ja, ist alles spiegelverkehrt hier. Wir sind in einem Spiegelkabinett. Aber du könntest gerade, hast du den Chat auf? Ja. Du könntest ja die Frage von FailMD vorlesen. Ach so, lieber Riot Burns, ich frage dich jetzt hier und heute, wir kennen uns jetzt schon seit über 2 Monaten und seit einem Monat bist du mein Lieblingspodcaster und ich möchte jetzt hier fragen, Moment, ich knie gerade, hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie ist dieses entstanden? Also zumindest das mit dem Lebensmotto stand da wirklich. Ja, den Rest ist halt, was das Unterbewusstsein so zutage fördert, wenn man doch oder mal fragen darf. Es ist ein bisschen Freud irgendwie auch mit dabei. Mhm. Des einen Freud, des anderen Leid. Ja. Ja, Lebensmotto. Nee, habe ich nicht. Hab kein Lebensmotto. Ich habe lange über Live Fast, Die Young oder so nachgedacht, ob das so ein cooles Motto für mich wäre. Da habe ich auch festgestellt, nee, ich lebe doch ganz gerne. Nee, hab nicht so ein richtiges Lebensmotto. Doch, eigentlich schon. Ja, doch. Manche Entscheidungen kann man nur einmal treffen. Das ist vielleicht so eine Sache, die ich mir manchmal sage. Ja. Beschneidung zum Beispiel. Ja, manche Entscheidungen kann man nur einmal treffen. Zum Beispiel Selbstmord. Beschneidung. Selbstmord ja, zum Beispiel. Selbstmord. Ist eine Entscheidung, die du nur einmal treffen kannst. Oder eine Scheidung von einer Person, wie du sagtest, ja. Das sind manchmal Entscheidungen, die du nur einmal treffen kannst. Ich versuche halt, meine Entscheidungen so zu treffen, dass ich sie nicht permanent auch revidieren muss. Ich glaube, das ist das, was man festhalten kann. Ja. Ein grundsatzentscheidender Mensch. Also du versuchst von einem Grundsatz aus her zu entscheiden. Oder einen Grundsatz zu schaffen für Problemfälle oder für Entscheidungen in der Zukunft. Ja, doch. Ich glaube, ich bin da ein sehr grundsatzbetonter Mensch bei vielen Sachen. Ja, doch. Ich mache auch viel von Prinzipien fest. Ich bin auch manchmal ein echter Prinzipienreiter. Und mir ist auch Anstand ist mir auch sehr, sehr wichtig. Aha. Oder gutes Benehmen. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, ich gehe halt nicht zu fremden Leuten, setze mich da an den Essenstisch und schneide mir die Fußnägel oder so. Ja, das mache ich halt einfach nicht. Also nicht mehr. Ja, Jugendsünden. Was man halt so macht. Aber find ich sehr sympathisch. Ja, immer nur auf Prinzipien rumzureiten, ist auch auf Dauer echt ätzend eigentlich, oder? Ja, aber ja, auf Dauer. Man muss immer einen kleinen Freiraum einräumen. Man muss immer einen kleinen oder die Möglichkeit immer wie ein Hintertürchen freihalten, dass du sagen kannst, dass du auch die Prinzipien durch neue Erfahrungen auch ändern kannst oder weiterhin oder auch umstürzen kannst und neue schaffst. Dass das kein Dauerzustand ist, ja, aber wenn du weise bedacht oder durch Lebenserfahrung festgefahrene Prinzipien bringen gar nichts. Da ist der Mensch tot. Weil du dann nur noch nach einem Schema funktionierst. Ja, das stimmt. Wenn du aufhörst, dich selbst zu hinterfragen, dann ist es alles keine... Natürlich, wenn du aufhörst, dich selbst zu hinterfragen, dann hast du verloren. Ja? Dich nicht mehr reflektierst und dann wirklich denkst, okay, so ist alles richtig und dabei bleibe ich jetzt, dann bist du tot. Dann kannst du einpacken. Nur manche Dinge, die hinterfrage ich einfach gar nicht mehr, weil die für mich so elementar wichtig sind. Müsst ihr jetzt mal überlegen, was das im Konkreten ist. Dass ich niemals andere Menschen verletzen würde, wissentlich. Ja, das würde ich nicht tun, weder physisch noch psychisch. Das würde ich nicht tun. Da würde ich jetzt auch wahrscheinlich in 10 Jahren nicht drüber nachdenken, dass es doch eine ganz coole, manipulative Nummer wäre, das eben doch zu tun. Ja. Würdest du nie das machen, ist auch eine Entscheidung. Du würdest auch nie die Faust erheben? Ich würde nie anfangen damit, nein. Ja, genau. Das würde ich nie tun. Also ich würde jetzt nie, auch wenn ich betrunken wäre, würde ich nie auf Leute losgehen oder so. Das würde ich nie machen. Das weiß ich. Ja, ich auch. Ja, der letzte Zusatz hat, hat mein überzeugendes Ja doch etwas revidiert, aber das ist ja okay. Nee, aber ansonsten, also ich würde nie irgendwie etwas tun, was Menschen vorsätzlich verletzen würde. Das würde ich einfach grundsätzlich nicht tun. Nie. Das macht man einfach so nicht. Ja, für mich war der prägendste Spruch in meiner Kindheit dann einfach, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Ja, richtig. Richtig, nur davon sind wir mittlerweile natürlich total weit weg. Ne? Weit entfernt, ja. Ja, davon sind wir, du machst ja Kindergärtner, das ist eigentlich der richtige Ausdruck, Kinderpädagoge. Erzieher ist es. Ja. Erzieher, genau. Erlebst du da eigentlich auch das, was ich mir jetzt in meinen schlimmsten Träumen nur vorstellen könnte? Es ist hart. Wir sind keine integrative Einrichtung, haben aber ein integratives Kind zum Beispiel. Was heißt, okay, das ist Fachjargon. Heißt das, es ist behindert oder heißt das, es hat Behinderung. Es hat einen Lernrückstand und Entwicklungsrückstand, ja. Aha, okay. Ja. Und hat noch eine mentale Einschränkung. Ich habe den genauen Begriff vergessen. Und das ist wirklich sehr schwer, weil das dann so ist, dass das Kind nicht hört und also das ist jetzt nicht das Schlimmste, aber dass es dann so weit geht, dass das Kind dann bei persönlichem Missfallen dich anspuckt oder auch gerne mal kneift und dir einfach ins Gesicht lacht. Dich nachäfft und dir ins Gesicht lacht, das kann wehtun. Das ist schwer, muss ich ehrlich sagen. Vor allem, weil ich bin ja eine FSJ-Kraft nur. Ich mache meinen Job, glaube ich, sehr gut und auch wahrscheinlich im Vergleich zu meinen Altersgenossen habe ich ja eine gewisse Überreife. Ja, ich glaube, das kann ich so sagen. Auch wenn ich eigentlich meistens nur Blödsinn labere in der Öffentlichkeit. Aber wie alt warst du noch gleich? Ja, ich bin zarte 18 Jahre alt. Bist du wirklich 18? Ja. Nein, jetzt spoil mal dein richtiges Alter hier raus, Konrad. Wie alt bist du wirklich? 18 Jahre alt. Ich werde das bei der... am Samstag überprüfen, ich zeige dir meinen Personalausweis. Ja, das würde mir schon fast reichen. Ja. Ich kann ja nur meine Geburtsurkunde mitbringen. Die müsste bestimmt auch noch irgendwo unten sein. Okay, also du bist... in deinem zarten Alter von 18 Jahren, was ich dir jetzt auch nicht glaube, in deinem ungläubigen zarten Alter von 18 Jahren, bist du in einem nicht integrativen Kindergarten, aber dort ist dein integratives Kind. Genau. Das hat sich später erst herausgestellt und dann haben wir beschlossen, weil das Umfeld dann schon gefestigt war, dann ist sie auch da geblieben. Dann wurde eine weitere Betreuerin, die speziell mit ihr dann Unterricht macht, hinzugezogen, die dann täglich mit ihr 2 Stunden arbeitet, weil auch der Grad, und da ist, und ist es irgendwie zustande gekommen. Ist auch, das sind auch Interne, die darf ich ja gar nicht, das ist ja ein Abmahnungsgrund, darüber zu reden eigentlich. Nee, aber, oberflächlich, wir haben quasi ein integratives Kind in der Gruppe und mit dem ist es teilweise relativ schwer zu arbeiten, gerade auch, weil ich noch relativ neu bin für sie, im Vergleich dann auch, ist da die Hemmschwelle auch, deutlich geringer für sie, auch mir gegenüber, sehr respektlos gegenüber zu treten. Und es tut manchmal, weil du ermahnst sie halt zum 8., 9. Mal und du wirst strenger im Ton, aber es zeigt keine Wirkung, was doch sonst eigentlich, hier wird jegliche Autorität genommen von einem Kinderlachen, ja, das ist die Macht der Kinder, die Macht. Aber das ist schwer manchmal mit ihr, ja. Aber wenn, durchaus bewältigbar. Okay, aber das ist ja jetzt ein besonderes Kind, nennen wir es einfach mal so. Ja. Also nicht der Alltag. Oder ist das der gelebte Alltag, dass es wirklich, ob es jetzt integrativ ist oder nicht, genauso schwer ist? Nein, ansonsten, es ist natürlich, Erzieher ist kein leichter Beruf, ist auch zu schwach bezahlt, finde ich. Also wenn, würde ich sagen. Wie wissen Sie, auch Erzieher bezahlt? Ich kriege ja ich beziehe ein Festgehalt, nur ein Taschengeld als als freiwillige Sozialistin. Genau. Ist lachhaft, aber also ich kriege ja, das kann ich, das ist ja weithin bekannt, man hat einen Vollzeitjob, man arbeitet 40 Stunden die Woche und erhält dafür 400 Euro im Monat. Ja, ist das ja ist, auch freiwillig. Ja, ja, was heißt, aber trotzdem, sie haben das Privileg, nämlich dieser Freiwilligendienst, dass zur Erfüllung des Fachabiturs braucht man das, ja. Ja. Oder, und wird das auch vermittelt. Und, also ich sag mal, es ist halb freiwillig. FSJ. Hm. Ja. Viele brauchen es als Vorlauf für die Uni oder ähnliches oder für einen anderen Job, Wartezeit überbrücken. Also, naja. Was verdient man als ausgelernter Erzieher so nach Tarif? Weißt du das zufällig? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ist es, ich glaube, die sind bei. Kommen die am Schluss raus? Bei 1,3, 1,4 kommen sie, glaube ich, raus später. So ungefähr. Ah, okay. Hm. Ja. Das hat also gerade auch der. Ja, ja, ja. Ah, ja, steht, ja. Also, es ist nicht so viel. Ja. Und auch für das, was, da, was man da leistet, weil. Es ist ja nicht vergleichbar mit anderen Jobs. Du hast nämlich, du hast 30 Minuten Pause und ansonsten hast du keine Pause, ja. Du bist 7,5 Stunden komplett, du kannst gar nicht nur 90% geben, ja. Hm. Und die Kinder, sie haben es ja auch verdient, ja. Das ist ja, die Kinder, du musst ihnen all deine Aufmerksamkeit schenken. Und natürlich, der Lautstärkepegel ist natürlich höher als im klassischen Büro. Aber trotzdem macht es Spaß, ja. Ist eine tolle Sache eigentlich. Werde ich später nicht machen, aber trotzdem ist es eine super Sache. Ich könnte das nicht. Das könnte ich nicht. Habe ich auch am Anfang gesagt. Dass ich das nicht kann. Ich würde es noch nicht wollen. Ich möchte, glaube ich, nicht mit so vielen jungen Menschen zu tun haben, weil mich das, glaube ich, irrsinnig machen würde. Nee, das könnte ich nicht. Das würde ich nicht wollen. Nee. Ja, unter anderen Umständen hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Bei mir ist es ja auch nur halb freiwillig. Und ich musste halt was machen. Und dann habe ich. Ja. Und dann war die Kindergartenstelle frei. Und habe gesagt, dann gehe ich hin. Mein Glück ist es, dass meine Kollegen super sind. Das ist also vom Kollegium das beste Umfeld, das ich hatte. Ich habe alles Mögliche ausprobiert: Schwarz am Bau. Im Büro einen Nebenjob gehabt, irgendwie super, von den Kollegen her ist es super. Das erleichtert auch die Arbeit, ja. Du kannst dich super nett unterhalten, ja, es sind auch noch relativ junge Kollegen. Mhm. Ja. Das macht Spaß. Also unter anderen Umständen oder in einem, sag ich mal, in den Randgebieten von Wiesbaden, wo ich ja hier lebe, da sind also die sozialen Brennpunkte, da würde ich nicht im Kindergarten arbeiten wollen. Da herrscht Arbeitsbedingungen. Das ist unmenschlich. Das ist ganz einfach so. Du hast eine unglaubliche Verantwortung, das ist unmenschlich. Ja. Ja, das glaube ich. Unter welchen Bedingungen du das schaffen musst. Ja, auch das könnte ich nicht. Nee, das wäre nicht für mich. Ja, Konrad. Konrad, das ist mein Name, korrekt. Da haben wir jetzt ja haben wir noch was Schönes zum Schluss? Ich gehe mal so gerne mit was Schönem zum Schluss raus. Ich könnte ein Foto von mir schicken. Das wäre was unglaublich Heißes. Ich wollte ja was. Ach so, was Schönes. Ja, was Schönes. Was Schönes zum Schluss. Was Schönes. Meine Kinder stehen total auf Ponys und ich habe ihnen ich hab ihn lauter Ponys kopiert. Die malen sie immer aus in den Pausen. Ich kann dir welche mitbringen, wenn du willst. Oh ja, geil. Aber nur Fluttershy, weil das ist nämlich mein Lieblingspony. Okay, dann kopiere ich die Fluttershy und bring dir das mit zur Demo. Boah, geil. Dann male ich die auch aus, Alter. Ja. Hast du denn schon mein unglaublich tolles T-Shirt gesehen heute? Ja, ich habe es schon gesehen. Ja, okay. Da habe ich nämlich mal wieder in Twitter, ich bin ja kein so ein aktiver Twitterer. Und ich use auch Twitter übers Web oder über mein iPhone unterwegs mal, wenn ich vom Klo irgendwie was twittern will. Wie man das halt so tut. Ja, ja, einmal so, ja, wie der Führer sitze ich hier, die braune Masse unter mir. Viele Grüße vom Klo. Aber ja, ich habe es gesehen, das ist wunderschön. Toll, oder? Ja, super, ich stehe eh auf bedruckte T-Shirts. Ich habe auch nur lösinnig bedruckte T-Shirts, Bandshirts oder mit irgendwelchen dämlichen Sprüchen oder Internet-Memes drauf. Oh, geil. Was für ein Meme hast du so auf dem Shirt drauf? Damit wir, da haben wir was Schönes zum Schluss. Ein Meme auf das Shirt. Ja, also ich habe angefangen mit den ganz klassischen Sachen. Trollface, Pedobär, Megusta-Shirt. Das habe ich. Ja. Geil. Und ja, es macht super. Das Blöde ist halt, der größte Shop für Memes, die verschiffen nur in den USA, oder also verschicken nur in den USA. Six-Dollar-Shop. Da kostet ein T-Shirt einfach $6 mit voll hochwertig bedruckt mit einem Meme drauf. Das ist super geil. Deswegen immer, sobald ich da rankomme, bestelle ich da ein Packen. Cool. Ja. Da gibt's dann, da habe ich schon meine Wunschliste fertig. Cheeseburger Cat, watch out. We got a badass over here. Und die wollte ich eigentlich unbedingt haben. Aber ich kann die mal alle mal vorlesen, die mir einen Screenshot machen. Das heißt, wenn ich das nächste Mal irgendwie Kontakte wieder in die USA bekomme, kriege ich ein Paket mit knapp 15 T-Shirts. Geil. Das ist der Wahnsinn. Ich stehe auf sowas. Ich auch. Und viel lustiger ist es, wenn du dann in der Bar unterwegs bist am Wochenende oder so und dann Leute dich darauf ansprechen, weil sie das T-Shirt erkennen. Und das macht Spaß. Ja, und das ist lustig. Dann, das ist gleich so eine zwischenmenschliche Nerd-Ebene, auf der du dich dann verstehst, ja. Ja, da musst du aber auch in der Nerd-Kneipe sein. Nö, überhaupt nicht. Das unterschätzt es völlig. Du unterschätzt die Macht der Social Medias, der Social Networks und von 9gag und LOLpics. Ich weiß nicht. Dann ist es aber so Mainstream. Also ich möchte ja schon dann da mit so einem richtigen Nerd dann da so ein bisschen rumnörden. Ja, ja, die also Meme-Based kennen natürlich die wenigsten, aber so Trollface, diese also die wirklich klassischen Sachen, ja, Derpina and Derp, sind lustig, ja, aber es ist mittlerweile einfach Mainstream geworden, ja. Gerade in der jüngeren Generation, es geht halt rum wie warme Semmeln, ja. Plötzlich haben alle das Internet endlich entdeckt. Weil außerhalb von Facebook wohl sich noch andere Subkulturen im Internet schon vorher angesiedelt hatten. Kam überraschend für die meisten, aber ja, die finden halt alles raus. Die finden alles raus. Das war zum Schluss nochmal ein Hagenräter. Ich bedanke mich bei dir dafür, dass du auch noch mit dich hast reinrufen lassen. Ja, für dich doch immer wieder gerne. Guten schönen Abend noch. So sieht es aus. Du hast das Schlusswort. Gehabt euch wohl, junge Herr. Ja.